If you were here last week, Pastor Rob talked about the key to esteeming others more than ourselves. Letzte Woche hat Pastor Rob darüber gesprochen, wie man den anderen höher achtet als sich selbst. And about how the key is to approach our relationships with genuine humility. Und darüber, dass es der Schlüssel ist, dass wir ganz natürliche Beziehungen miteinander durch Demut etablieren. And how the most humble thing we can ever do is to go to God for mercy. Und das Demütigendste, was wir tun können, ist, Gott um Barmherzigkeit zu bitten. And that's right, right? Das ist richtig, oder? Because we need to go to God, we need to recognize our sin. Wir müssen vor Gott hingehen und unsere Sünden bekennen. Sometimes it's the same sin that we've gone for mercy for many times. Manchmal ist es die gleiche Sünde, die wir immer wieder begehen. And it's a little bit embarrassing. You feel ashamed. Das ist manchmal sehr beschämend. And that keeps you humble. Und das hält dich demütig. And when I was sitting in the service last week and I heard that, I was really amazed. Als ich letzte Woche hier im Gottesdienst saß und das gehört habe, das hat mich wirklich erstaunt. And it's a simple concept, but very powerful. Es ist ein sehr einfaches Konzept, aber sehr kraftvoll. And when he was speaking, for some reason I thought about the worst sin I ever did. Und während Pastor Rob gesprochen hat, habe ich an die schlimmste Sünde, die ich jemals begangen habe, gedacht. And I had a physical warmth of being ashamed, like, you know, when your cheeks turn red when you're embarrassed. Ich bin richtig rot geworden, ich habe so eine körperliche Wärme gespürt, als ich beschämt war. And I thought, I can't believe I did that. Ich habe mir gedacht, das kann ich gar nicht glauben, dass ich das gemacht habe. And it was followed by a feeling of relief. Und dann wurde das letztlich durch ein Gefühl der Erleichterung abgelöst. Because I know the truth is that I'm forgiven. Weil ich weiß, die Wahrheit ist, mir ist vergeben. So when we think about our sin, it makes us humble, right? Also wenn wir über unsere Sünden nachdenken, dann macht uns das demütig. And the point is that humiliation or being ashamed, it's a very strong motivator. Und der Punkt ist, eine starke Motivation ist es, wenn wir beschämt sind oder wenn wir gedemütigt werden. When we're ashamed, we're motivated the next day to not do the same thing, right? Wenn wir uns schämen, dann werden wir dazu motiviert, es das nächste Mal nicht zu machen. I was recently very embarrassed. Vor kurzem, da war ich sehr beschämt. I have a neighbor who's a very, you know, tough guy. Ich habe einen Nachbarn, so ein ziemlich starker Bursche. We sometimes, you know, smoke a cigar together. Manchmal rauchen wir so eine Zigarre zusammen. We talk about garden work. Und sprechen über die Gartenarbeit. We show off our power tools. Und wir zeigen uns wechselseitig unsere Werkzeuge. And we have a very, you know, manly relationship with each other. Wir haben eine sehr männliche Beziehung zueinander. And in the daytime, Isabella was playing with our son. Und während des Tages, als Isabella mit unserem Sohn gespielt hat. And he was driving in one of his little cars, and Isabella, she's so small, she fit on the child's tractor, and she was driving behind him. Da ist Isabella hinter unserem Sohn in so einem ganz kleinen Traktor gefahren. And I thought to myself, wow, how did she fit on that tractor? It's so small. Da habe ich gedacht, ah, wie passt sie da rein? Das ist so ein kleiner Sitzender. So anyways, later Isabella was putting Samuel to bed. Also später hat Isabella dann Samuel niedergelegt. And I was cleaning up outside. Und ich habe draußen aufgeräumt. And I saw the tractor. Dann habe ich so diesen kleinen Traktor gesehen. And I thought to myself, da habe ich gedacht, maybe I would fit on the tractor. Vielleicht passe ich da auch rein. So I got on the tractor. So habe ich mich dann da drauf gesetzt. As you can see, I barely fit. Und ihr seht, ich passe ja kaum drauf. And I started driving around the courtyard. Und dann bin ich so im Hof herumgefahren. And I thought, hey, it works. Und dachte, ja, das funktioniert ja. And then I heard, geh bitte. Und dann habe ich gehört, geh bitte. And I looked up and it was my neighbor. Und ich habe da geschaut und mein Nachbar hat mir zugeschaut. And I thought, oh no, I stood up real quick, just checking if it's working, everything's okay, yep. Dann bin ich ganz schnell aufgestiegen und habe so getan, als ob ich arbeiten würde. Yeah, it's okay. Ja, ja, okay. He didn't even look at me, he just went. Er hat mich gar nicht angeschaut, hat nur so gemacht. And he walked in the house. Dann ist er ins Haus zurückgegangen. And the point is, I was so embarrassed. Und das war so peinlich für mich. I will never be caught again without Samuel on that tractor. Nie wieder werde ich ohne den Samuel gemeinsam auf dem Traktor erwischt werden. If it was with Samuel, it would be okay, but I was alone. Mit Samuel wäre es okay gewesen, aber alleine. So the point is that humiliation can lead to humility. Also der Punkt ist, die Demütigung kann zu Demut führen. So Monday morning I was sitting in my car after last Sunday's message. Nach der letzten Botschaft vom letzten Sonntag bin ich am Montag früh im Auto gesessen. And I was asking God for mercy for the day before. Und ich habe Gott um Barmherzigkeit für den Tag, der vor mir liegt, gebeten. And I was asking for mercy for something that I've asked hundreds of times. Und ich habe um Barmherzigkeit für etwas gebeten, wofür ich schon hunderte Mal gebeten habe. And I was frustrated with myself. Und ich war selbst über mich frustriert. I thought, you know, am I ever going to get it? Am I ever going to overcome this? Werde ich das jemals kapieren? Werde ich da jemals drüber hinwegkommen? And I had that feeling of being ashamed. Again, God, I'm sorry. I got to come to you again for mercy. Und ich war so beschämt, habe mir gedacht, jetzt muss ich wieder zu dir kommen, Herr, um Barmherzigkeit. I just said, God, I want to receive less mercy in this area. Stay, keep the humility, but less mercy. I want to overcome this. Herr, ich möchte weniger Barmherzigkeit notwendig haben in diesem Gebet. Ich möchte das überwinden können. And so I started to ask God, how do I make the motivation of my heart align with your will? Und so habe ich mich begonnen zu fragen, Herr, wie kann ich die Motivation meines Herzens mit deinem Willen in Einklang bringen? How can I start to pursue eternal things instead of temporary things? Wie kann ich beginnen, ewigen Dinge nachzujagen, anstatt ständig weltlichen? And how to make it last, because I've done it before, a few days, a few months, a few weeks. Wie kann ich es machen, dass es anhält? Ich habe schon ein paar Wochen oder ein paar Monate gemacht. But it's always done on my own will, so it doesn't last. How can I really have a heart change? Aber es passiert immer auf meinem eigenen Willen und deswegen hält es nicht lange an. Wie kann ich mein Herz ändern? So I started to think about what motivates me. How does my brain work? Und so habe ich begonnen darüber nachzudenken, was motiviert mich? Wie arbeitet mein Hirn? I thought, okay, I'm motivated to go to work to get money for my family. Ich habe gedacht, naja, ich werde motiviert zur Arbeit zu gehen, um Geld für meine Familie zu verdienen. And so I googled motivations. Und habe ich begonnen, Motivation zu googeln. And I found that also Motivation zu googeln. Most people are motivated by a few basic things. Ich denke, die meisten Leute werden durch ein paar grundlegende Dinge motiviert. We have physiological motivation, which is hunger, thirst, shelter, sex, etc. Wir haben physiologische Motivationen. Hunger, Durst, wir suchen ein Obdach, wir wollen Sex. Safety, we want to be secure, we want to have protection from harm. Sicherheit, wir wollen Schutz, wir wollen beschützt werden und bewahrt werden vor körperlichen und emotionalem Leid. Social needs, we want to have belonging, we want to be accepted, we want to have friends. Im sozialen Bereich, da wollen wir dazugehören, Zuneigung spüren, Akzeptanz und Freundschaft. And then we have esteem, you know, our ego. We want to be, we want to have self-respect. We want to achieve something. Und dann geht's um Ansehen, um unser Ego. Wir wollen etwas, wir wollen Erfolg haben, Anerkennung und Aufmerksamkeit. And normally, once we have these basic needs met, then we can begin to think about to reach out to others, to help other people. Und wenn wir diese Grundbedürfnisse gestillt haben, dann beginnen wir uns nach anderen hin auszustrecken. So I decided to get into the word. What does God say about motivation? Und dann habe ich beschlossen, jetzt gehe ich mal in die Schrift und schaue, was Gott über Motivation sagt. And I read about Paul. Und ich habe da über Paulus gelesen. And Paul was an amazing guy. He during his ministry, he forsook all of his basic needs. Paulus war ein ganz interessanter und wunderbarer Mensch. Während seines Dienstes hat er alle seine menschlichen Bedürfnisse beiseite gestellt. If you know about Paul, he often went without food and shelter, so he forsook his physiological need. Wenn ihr die Geschichte von Paulus kennt, dann wisst ihr, dass er seine physiologischen Bedürfnisse oft vernachlässigt hat. Essen oder Obdach hat er oft nicht gehabt. He was often beaten and imprisoned, so he forsook his safety need. Er wurde geschlagen und ins Gefängnis gesperrt, also hat er oft auch seine Sicherheitsbedürfnisse hintangestellt. He became a social outcast, right? He was no longer accepted by the Jews. Er war von den Juden nicht weiter akzeptiert. Er wurde sozial quasi missachtet. And so I began to ask myself, what motivated Paul so much that he could neglect his basic needs and serve the Lord the way he did? Dann habe ich mir überlegt, was war es, dass Paulus seine grundlegenden Bedürfnisse so hintanstellen konnte? Was hat ihn motiviert? So I'd like to go shortly through 2 Corinthians 5 with you, where it explains his motivations. Ich möchte kurz mit euch 2. Korinther 5 durchmachen, wo Paulus seine Motivation erklärt. Corinthians is a letter to the church in Corinthia, the second letter. Zweite Brief an die Korinther ist eben der Brief an die Gemeinde in Korinth. And they were believers, so he's writing to believers. Die waren Gläubige in der Gemeinde, also er schreibt an Gläubige. And the first thing that motivated Paul was his fear of the Lord. Das erste, was Paulus motiviert hat, war die Ehrfurcht vor dem Herrn. Let's read 2 Corinthians 5, 9. Das ist 2. Korinther 5. So whether we are here in this body or away from this body, our goal is to please him. For we must all stand before Christ to be judged. we will each receive whatever we deserve for the good or evil we have done in this earthly body. Daher haben wir auch nur ein Ziel, so zu leben, dass er Freude an uns hat, ganz gleich, ob wir schon bei ihm zu Hause oder noch hier in der Fremde sind. Denn wir alle müssen einmal vor dem Richterstuhl von Christus erscheinen, wo alles offengelegt wird, und dann wird jeder den Lohn für das erhalten, was er während seines Lebens in diesem Körper getan hat, ob es nun gut war oder böse. So he was motivated by the fear of the Lord. Also er war von der Furcht des Herrn, von der Ehrfurcht vor Gott motiviert. But when I hear the word fear, it doesn't sound right to me. Wenn ich das Wort Furcht höre oder Angst, dann klingt das gar nicht richtig für mich. We shouldn't be motivated by fear, right? Wir sollten nicht durch Furcht motiviert werden. This is talking about, it's not fear like if you're going to be attacked by a lion. Es ist nicht die Angst so, wie wenn du von einem Löwen attackiert werden wirst. It's a fear like I have a respect for God because I'm accountable to him. Respekt vor Gott, ich bin ihm gegenüber verantwortlich. Because he's the only one that is able to judge me. Weil er ist der Einzige, der fähig ist, mich zu richten. And so it says here that we all must stand before Christ to be judged at the Bema Seat. Also es heißt hier, wir müssen alle vor Christus stehen eines Tages, um gerichtet zu werden vor dem Gnadenthron. So if you are a Christian, you will stand before Christ and you will be judged. Wenn du ein Christ bist, dann wirst du vor Christus stehen und dort gerichtet werden. Kind of reminds me of a performance review like at my company. Das erinnert mich daran, so an die Performance, also das so wie ich wie erfolgreich ich bin in meiner Firma, wo ich arbeite. Yeah, once a year we have a one-to-one performance review. Einmal im Jahr haben wir so ein 1-zu-1 Gespräch mit dem Chef über das, wie wir uns entwickeln. And I'm very motivated to do a good job because I know that performance review will come. Und ich bin sehr motiviert, eine gute Arbeit zu leisten, weil ich weiß, dieses Interview darüber, wie ich mich in der Firma entwickle, das kommt. And if I get good ratings, I will get a bonus as well. Und wenn ich eine gute Beurteilung bekomme, dann bekomme ich auch einen Bonus. Which is very motivating, right? Das motiviert sehr, oder? If I get low ratings, I get lower bonus. Wenn ich eine schlechte Beurteilung habe, dann bekomme ich wenig Bonus. And it's going to be the same thing when we stand before Christ. Und das ist das Gleiche, wenn wir vor Christus stehen werden. In 1 Corinthians 3:14 it says we will receive rewards for our service here on earth. Im 1. Korinther 3:15 heißt es, dass wir Belohnungen für unseren Dienst hier auf Erden bekommen werden. Depending on what we built with what God gave us. Abhängig davon, was wir damit gemacht haben, mit dem, was Gott uns gegeben hat. Es wird nicht nur eine Zeit der Belohnung sein, auch eine Zeit der Offenbarung. All of our motives will be revealed before Christ. Alle unsere Motive werden vor Christus aufgedeckt werden. I think that some of us will be surprised. Und manche von uns werden sehr erstaunt sein. We won't even know what motivated us. Wir werden nicht einmal wissen, was uns motiviert hat. We didn't even think about it, but it'll be revealed to God. Wir werden gar nicht darüber nachgedacht haben, aber vor Gott wird es offenbar werden. Not only will it be a time of reward and revelation, it will be a time of accountability. Es wird nicht nur eine Zeit der Belohnung und der Offenbarung für uns werden, Romans 14 says, sondern auch eine Zeit, wo wir Rechenschaft ablegen werden. Römer, what? Romans 14 says that each one of us will stand and be accountable to him. In Römer 14 heißt es, jeder von uns wird vor ihm stehen und wird Rechenschaft ablegen müssen. And he'll ask us, how did you use your time, your resources, your knowledge, your education? Wie hast du deine Erziehung, deine Zeit, deine Ressourcen und dein Wissen verwendet? Everything that I gave you, how did you use it? Alles, was ich dir gegeben habe, wie hast du das verwendet? A lot of people think that the Christian life is boring. Viele Leute denken, dass das christliche Leben einfach langweilig ist. They think that, you know, you have to spend all of your time in the church and in ministry and you have no fun. Die denken, du musst die ganze Zeit in der Kirche herumsitzen und da ständig arbeiten und hast keinen Spaß. You have to forsake your pleasures. Und du musst alle deine Freuden aufgeben. It's completely not true. Aber das ist überhaupt nicht wahr. God wants us to enjoy our life. Gott möchte, dass wir unser Leben genießen. Just take for example Otmar here. Nimm zum Beispiel den Otmar da. He's our president. Er ist unser Präsident. And take for example Roland here. He's our vice president. Und Roland ist unser Vizepräsident. And they're working very hard with others in the church like Beata and Pastor Rob and Mary. Die arbeiten sehr intensiv mit anderen Linda. Zusammen, mit Pastor Rob und Beata und Linda und Mike. And Mike, yeah. And they're businessmen, right? Sie sind Geschäftsleute. Both of them, they're businessmen. Beide. Otmar and Roland. Otmar und Roland. And every correspondence I get from them, it's always about Liberia or about finances, or they're dealing with the business of the church. Immer wenn ich etwas Geschriebenes bekomme, dann geht es entweder um Liberia oder um die Finanzen. Es geht einfach auch um die Geschäfte der Gemeinde. And they're very, very busy. Sind sehr beschäftigt. They probably have no time for fun, right? Haben wahrscheinlich keine Zeit für Spaß, oder? I caught them last weekend doing this. Could we show this letzte video? Woche habe ich sie erwischt, wie sie Folgendes gemacht haben. Jetzt, I just want the church to know what the president and vice president do on the weekends. Dass die Gemeinde weiß, was Präsident und Vizepräsident am Wochenende machen. The point is that, you know, the Christian life is not boring. Darum geht es nämlich, das christliche Leben ist gar nicht langweilig. God wants us to pursue our pleasures. Gott möchte, dass wir unseren Freuden nachjagen. As long as it's healthy for us. Solange es für uns gesund ist. God is most glorified in us when we are most satisfied in him. Gott wird am besten in uns verherrlicht, wenn wir am zufriedensten mit ihm sind. I heard that recently and I thought, wow, that's such a great statement. Kürzlich gehört und habe gedacht, war eine tolle Aussage. God wants us to, you know, score some goals on Otmar. Gott möchte, dass wir einige Tore schießen. So we need to think about that. Darüber sollten wir nachdenken. Second motivation of Paul, he was motivated by the love of Christ. Die zweite Motivation Paulus war durch die Liebe Christi motiviert. Could we take a look at 2 Corinthians 5:14? 2. Korinther 5:14. Either way, Christ's love controls us. Since we believe that Christ died for all, we also believe that we have all died to our old life. Bei allem ist das, was uns antreibt, die Liebe von Christus. Wir sind nämlich überzeugt, wenn einer für alle gestorben ist, dann sind wir alle gestorben. Controls us. Die Liebe kontrolliert uns. Christ's love controlled Paul. Die Liebe Christi kontrolliert uns. Can we say that it controls us today? Können wir sagen, dass sie uns heute kontrolliert und antreibt? Does it really control your motivation for your day? Kontrolliert die Liebe Christi wirklich die Motivation, die wir heute haben? I think it does sometimes. Manchmal ist das wahrscheinlich so. But think about this. Aber denkt mal über Folgendes nach. Think about how Christ died for you. Denkt darüber nach, wie Christus für euch gestorben ist. Okay, think about, he took your place. Er hat euren Platz eingenommen. You now have a heavenly home if you're a believer. Du bist jetzt, wenn du ein Gläubiger bist, in deinem himmlischen Zuhause. Think about his suffering. Denke an sein Leiden. Yeah, do you feel that now? Do you feel that love for Christ? He loved you so much. Spürst du diese Liebe Christi, dass er dich so sehr geliebt hat? Do you feel that passion? Fühlst du diese Leidenschaft? Exactly that passion is so, we can lose it so quickly. Und diese Leidenschaft, die können wir so leicht verlieren. We can become familiar. Wir können so übervertraut damit werden. And it's easy to lose track of that passion in our daily activities. Es ist sehr leicht, dass wir diesen Weg, dieser Leidenschaft in unseren täglichen Aktivitäten verlieren. But that's what motivated Paul. Aber das war es, was Paulus motiviert hat. So how can we avoid familiarity? How can we keep the love of Christ at center focus? Wie können wir die Liebe Christi als unseren Zentralpunkt bewahren? I saw a program last week on the internet. Letzte Woche habe ich mir im Internet ein Programm angeschaut. It's called Mind Master. Es heißt Mind Master. It's der Meister der Gedanken. It's developed to help people change their inner conscience or their self-conscience. Es wurde dazu entwickelt, um Menschen zu helfen, ihr inneres Bewusstsein zu verändern. For example, if you're a negative person. Zum Beispiel, wenn du eine negativ gepolte Person bist. You buy the program and you program it onto your computer. Kaufst du dir das Programm, programmierst es auf deinem Computer. And it flashes all day positive messages in the background. So fast you don't even see it. Die ganze Zeit blitzen da im Hintergrund positive Botschaften auf, so schnell, dass du es gar nicht richtig wahrnehmen kannst. And then your inner self starts to think positive because you're seeing these positive messages all day. Aber dein Inneres beginnt dann sich positiv auszurichten, weil du den ganzen Tag diese positiven Botschaften gesehen hast. And I thought, that's pretty cool. Man gedacht, naja, das ist cool. How could we do that? You know, how could I do that to keep the passion, to have the love of Christ at center focus in my life? Wie kann ich das für mich anwenden, um diese Leidenschaft zu bewahren, dass die Liebe Christi der Fokus meines Lebens ist? So that I don't forget. Dass ich nicht vergesse. So that it's always right there in front of me. Und das immer vor mir ist. The only thing we can do is ask God to reignite the passion. Das Einzige, was wir tun können, ist Gott darum zu bitten, unsere Leidenschaft wieder zu entfachen. Daily to reignite it. Sie täglich wieder neu zu entflammen. Paul was motivated by the love of Christ and love for the lost souls. Paulus wurde durch die Liebe Christi und durch die Liebe zu den Verlorenen motiviert. And we as Christians should be motivated by those two loves as well. Und wir zwei sollten von diesen beiden Arten der Liebe, wir als Christen, ebenso motiviert werden. And if you've lost that passion, then ask God to return it to you. Und wenn du diese Leidenschaft verloren hast, dann bitte Gott darum, dass er sie dir wieder gibt. Third motivation of Paul. Die dritte Motivation von Paulus. Motivated by his new life. Er war durch sein neues Leben motiviert. This means that anyone who belongs to Christ has become a new person. Vielmehr wissen wir, wenn jemand zu Christus gehört, ist er eine neue Schöpfung. The old life is gone and the new life has begun. Das Alte ist vergangen, etwas ganz Neues hat begonnen. So that means that as soon as we become a believer, our problems are over. Das heißt doch, sobald wir gläubig sind, sind unsere Probleme vorbei, oder? Right? New life has begun, old life is gone. Das neue Leben hat begonnen, das alte ist vorbei. No more bad thoughts. Keine schlechten Gedanken mehr. No more sinning. Keine Sünden. No more problems. Keine Probleme. We have a new life. Wir haben ein neues Leben. Right? Oder? Wrong. Falsch. So it's true, we have a heavenly home. We have new life inside of us. Es ist wahr, wir haben neues Leben in uns, wir haben eine himmlische Heimat. But we still have that old sin nature. Aber wir haben noch immer die alte Sündennatur. And if we follow that old sin nature, und wenn wir dieser folgen, then we'll have the following. Dann werden wir Folgendes haben. Galatians 5 tells us that we will have sexual immorality, impurity, lustful pleasures, idolatry, sorcery, hostility, quarreling, jealousy, outbursts of anger, selfish ambition, division, envy, drunkenness, wild parties, and other sins like these. Okay, wir haben schon. Genau, Unzucht, Unreinheit, Ausschweifung, Götzendienst, Zauberei, Feindschaft, Hader, Eifersucht, Zorn, Zank, Zwietracht und Spaltungen. But the Holy Spirit, aber der Heilige Geist, produces love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness and self-control. Bringt Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Keuschheit hervor. So we have new life, but we have to choose to live by the power of the Holy Spirit daily. Also haben wir neues Leben, aber wir müssen uns täglich dafür entscheiden, in der Kraft des Heiligen Geistes zu leben. And you know, we're at war. Und wir sind in einem Krieg. Corinthians tells us we're at war with the devil. Im Korintherbrief lesen wir, dass wir mit dem Teufel im Kampf stehen. But most Christians don't live like they're at war with the devil. Aber die meisten Christen leben nicht so, als ob sie mit dem Teufel kämpfen würden. They forget about the whole spiritual warfare. Sie vergessen die ganze geistliche Kriegsführung. And there's no defense against the devil. Und da gibt es keine Verteidigung dem Teufel gegenüber. And then Christians say, why am I having so many problems? I'm a Christian. Und dann sagen die Christen, warum habe ich denn so viele Probleme? Ich bin doch Christ. It's clear, right? If it's a good sign. Ist ganz klar, ist doch ein gutes Zeichen. If you're having problems, that means that you're effective for God. The devil's attacking you. Wenn du Probleme hast, dann heißt es, du bedeutest für Gott etwas. Der Teufel greift dich an. He's hunting us. Er jagt uns förmlich. You're being hunted. Du bist gejagt. So think about a hunter. Denk mal über einen Jäger nach. He's got a gun. Er hat ein Gewehr. He shoots at 5 birds. Er schießt auf 5 Vögel. 2 birds fly away. 2 fliegen davon. 2 birds are wounded. 2 werden von den Schrotkugeln verletzt. 1 bird dies. Und einer stirbt. You can't do anything about the 2 that flew away. Bezüglich der 2, die weggeflogen sind, kannst du gar nichts tun. Who do you go after next, the wounded ones or the dead one? Aber um wen kümmerst du dich als nächstes, um den toten Vogel oder um die 2 Verwundeten? You see my point? We're wounded. The devil's attacking us, but we're not dead. Seht ihr den Punkt? Wir sind verwundet vom Teufel, aber wir sind nicht tot. We have that life inside of us. Wir haben das Leben in uns. And that's why we're at war. That's why we need to put up a defense. Und deswegen stehen wir im Krieg und deswegen müssen wir uns verteidigen. So what's our best defense? Und was ist unsere beste Verteidigung? Prayer. Das Gebet. I one time did an experiment. Einmal habe ich ein Experiment gemacht. For 6 months, morning and evening, I hit my knees praying. 6 Monate lang bin ich in der Früh und am Abend auf meine Knie gegangen und habe gebetet. I didn't go anywhere. I got out of bed, I rolled over onto my knees and I prayed. Ich bin aus dem Bett, habe mich aus dem Bett rausgerollt, bin auf die Knie gegangen und habe gebetet. And every night, even if I was so tired and I just wanted to sleep, I got up, got on my knees right before I went to und sleep. Und jeden Abend auch vor dem Einschlafen, wenn ich so müde war und schlafen wollte, bin ich aus dem Bett raus und habe mich auf die Knie gekniet und habe gebetet und es war sehr effektiv. I noticed a huge change in my thought life. Ich habe gemerkt, dass in meinem Gedankenleben ein großer Wechsel stattfand. So we have to protect ourselves. Also wir müssen uns selbst schützen. We have a new life. Wir haben neues Leben. But we still need to live by the power of the Spirit every day. Aber wir müssen noch immer in der Kraft des Geistes leben. The next motivation of Paul was he was motivated by his God-given responsibility. Und die nächste Motivation von Paulus, von der wir hören, ist die von ihm, von Gott, die ihm von Gott übertragene Verantwortung. Otmar, you want to read this one first? Das alles ist Gottes Werk, Gottes Geschenk. Er hat uns durch Christus mit sich selbst versöhnt und hat uns den Dienst der Versöhnung übertragen. Ja, in der Person von Christus hat Gott die ganze Welt mit sich versöhnt, sodass er den Menschen ihre Verfehlungen nicht anrechnet. Und uns hat er die Aufgabe anvertraut, diese Versöhnungsbotschaft zu verkünden. Deshalb treten wir im Auftrag von Christus als seine Gesandten auf. Gott selbst ist es, der die Menschen durch uns zur Umkehr ruft. Wir bitten im Namen von Christus, nehmt die Versöhnung an, die Gott euch anbietet. And all of this is a gift from God, who brought us back to himself through Christ. And God has given us this task of reconciling people to him. For God was in Christ, reconciling the world to himself, no longer counting people's sins against them. And he gave us this wonderful message of reconciliation. So we are Christ's ambassadors. God is making his appeal through us. We speak for Christ when we plead, come back to God. So just keep that up there for a minute. Let's pick this apart a little bit. Let's look at the first part. Pflücken wir das ein bisschen auseinander. Schauen wir uns den ersten Teil an. And all of this is a gift from God. All das ist ein Geschenk von Gott. So we have a gift. Also haben wir ein Geschenk bekommen. And if you look down in red, we speak for Christ. We are his ambassadors. Wenn ihr euch das Rote anschaut, das heißt, wir sprechen für Christus. Wir sind seine Gesandten. So we get the gift, and what are we supposed to do with the gift? Wir bekommen das Geschenk, und was sollen wir damit machen? We're supposed to give it away also. Give it to someone else. Show people how to receive Christ. Wir sollen es jemand anderen geben. Wir sollen den Menschen zeigen, wie sie Jesus annehmen können. It makes me think of re-gifting. Das erinnert mich daran, wie man Geschenke weitergeben kann. Come on, you know what regifting is. Has anybody here done that? Or hat jemand schon so Geschenke, die er bekommen hat, weitergegeben? Bitte? You know, you get a gift. Bekommst ein Geschenk. You think, I don't need that. Und denkst du, das brauche ich nicht. I don't even want that. Ich mag das gar nicht einmal. Just give it to someone else. Gib's jemand anderen. Right? Yeah. I did this one time. Ich hab das einmal gemacht. Might be my last time. Das war wahrscheinlich das letzte Mal. We received two boxes of chocolate. Otmar received one. I live with Otmar currently. Ich wohne bei Otmar derzeit, und wir haben beide eine Schachtel Schokoladen oder Bonbons bekommen. Yeah, for Christmas. Zu Weihnachten. And I thought to Izzy, I said to my wife, we get this every year. Ich habe zu meiner Frau Izzy gesagt, das kriegen wir ja jedes Jahr. And the chocolate, we don't like the taste of the chocolate. Und der Schokoladegeschmack ist nicht gut. I said, let's just give it to the neighbor. Geben wir es einfach dem Nachbarn. She said, Rob, you can't do that. Sie sagte, na, das kannst du nicht machen, Rob. I said, why not? Ich sagte, na, warum nicht? He likes chocolate, I don't like chocolate. Der mag doch Schokolade und ich nicht. It doesn't even taste good. She said, yeah, it doesn't taste good. That's why you can't do it. Nicht gut. Und sie sagt, na, weil es nicht gut schmeckt, kannst du sie nicht geben. I said, come on. So ist egal. I brought it over and I stuck it in front of his door. Ich hab's zu ihm rübergebracht und hab's vor seiner Türe hingelegt. Next morning I woke up. Nächsten Morgen bin ich dann aufgewacht. And I saw Otmar had opened his box of chocolate. Und gesehen, dass Otmar seine Schokoladeschachtel aufgemacht hatte. And I saw a nice card. Und habe eine nette Karte drin gesehen. And I thought, card. Gedacht, I didn't get a card. Ich habe keine Karte bekommen. I said, hey Schatz, I didn't get a card. How come Otmar gets a card? Ich habe gesagt, Schatz, wieso habe ich keine Karte bekommen und Otmar hat eine? Rob, you didn't repack the chocolate? Und sie sagt, du hast das nicht neu eingepackt. He puts the card inside the box. Der uns die Schokolade schenkt, der gibt doch immer die Karte in die Schachtel rein. And I was like, no. Und ich dachte, nein, gibt's nicht. I started running. Und ich bin losgelaufen. I was in my shorts, no shirt. War da in meinen Unterhosen, kein Hemd. I jumped over the neighbor's fence. Bin über den Zaun zum Nachbarn rübergesprungen. I ran up the stairs. Bin die Stiegen raufgelaufen. And I reached down, it was still there. Und ich habe die Schokolade gerade aufheben wollen, sie war noch immer da. And he opened the door, he said, what are you doing? Und hat die Tür aufgemacht, gesagt, was machst du da? I said, it's your Christmas gift, but I forgot the card. I have to go and write a card. Ich sage, es ist ein Weihnachtsgeschenk, aber ich habe vergessen, dir eine Karte zu schreiben. Ich muss es nochmal mitnehmen. Completely lying to his face. Habe ihm ins Gesicht gelogen. And so I ran back, I repacked it. Und bin zurückgelaufen, habe es nochmal neu eingepackt. Merry Christmas. Fröhliche Weihnachten. Isabella was so embarrassed. Isabella, die war richtig beschämt. And my point is that we can't take the gift God has given us and just simply re-give it. Wir können nicht einfach so das Geschenk, wie Gott es uns gegeben hat, geben und genauso weitergeben. We have to customize the package. Nein, wir müssen das so richtig maßschneidern, die Verpackung. Wir müssen es nehmen und überlegen, wie wir es empfangen werden. Wir können nicht einfach den einfachen Weg wählen, wir müssen den effektiven Weg nehmen. We're not talking about a Christmas present, we're talking about the soul of someone. Wir sprechen jetzt nicht über Weihnachtsgeschenke, wir sprechen über eine Seele. And the scripture makes it very clear that each of us, und die Schrift macht es sehr klar, dass jeder von uns, not just the pastor or the preacher, nicht nur der Pastor oder der Prediger, not just the president and the vice president, nicht nur der Präsident oder Vizepräsident, but each of us are his ambassadors. Jeder von uns ist sein Botschafter. And we speak for Christ. Und wir sprechen für Christus. And we need to plead with people to come back to God. Und wir müssen die Menschen bitten, zu Gott zurückzukehren. Think about a cherry tree. Denk da mal an einen Kirschenbaum. You want the cherries. Du möchtest die Kirschen. It's easy to take the ones that are hanging low. Es ist sehr einfach, die zu nehmen, die so ganz auf den unteren Ästen hängen. But there's ripe, beautiful, fresh cherries at the top. Aber es gibt sehr gute und wohlschmeckende ganz oben auf der Spitze des Baums. Where all the sun is. Wo die Sonne hinscheint. And they're ripe for picking. Und die sind schon reif, dass man sie pflücken kann. But you have to get a ladder and a bucket and you have to climb up there and get dirty. Aber du musst eine Leiter nehmen und einen Sackerl und du musst darauf klettern und wirst dabei schmutzig. And you got to bring them back down. Und dann musst du sie runterbringen. But it's worth it. Aber es ist wert. It's effective. We can't just take the convenient road and pick the low-hanging cherries. Aber das ist effektiv. Wir können uns nicht nur diesen einfachen Weg auswählen und die Kirschen, die ganz unten hängen, pflücken. And we need to try and get as many cherries as possible. Weil wir müssen so viele Kirschen wie möglich pflücken. Okay, the final motivation of Paul. Okay, die letzte Motivation von Paulus, über die ich sprechen möchte. He was motivated by the call of Christ. Er wurde durch die Berufung von Christus motiviert. And I believe this was Paul's greatest motivation. Und ich glaube, das war die größte Motivation, die Paulus bekam. Paul, I don't know if you know the story, but Paul was commissioned by Christ himself personally. Ich weiß nicht, ob ihr die Geschichte kennt, aber Paulus selbst wurde von Christus beauftragt, ganz persönlich. He was on the road to Damascus and God knocked him off his donkey and said, "Why are you persecuting me?" Er war am Weg nach Damaskus und Gott hat ihn so richtig vom Pferd geschmissen und hat gesagt, "Hey, warum verfolgst du mich, Saulus?" And God's not gonna throw you out of your car. Gott wird dich nicht aus deinem Auto rausschmeißen. And come down to you personally. It could happen, but I don't think so. Zu dir persönlich runterkommen. Ich meine, es kann passieren, aber so we need to try and capture the amazement, the awe of Jesus. Aber wir müssen versuchen, diesen wunderbaren Moment des Erstaunens Jesus gegenüber festzuhalten. Because we have his word. Weil wir sein Wort haben. And his word says that we are all his ambassadors. Und sein Wort sagt, wir sind alle seine Botschafter. We are all commissioned by Christ. Wir sind alle beauftragt durch Christus. And that's the most important motivation. Und das ist die wichtigste Motivation. Is a Jesus encounter. Is a Jesus encounter. Ist eine Begegnung mit Jesus. Jesus. Jesus. Jesus. Jesus. Say Jesus. Sagt Jesus. He's the King. Jesus. Er ist der König. He's commissioned you. Er hat dich beauftragt. Have you had your Jesus encounter today? Hattest du schon eine Begegnung mit Jesus heute? Do you hear his voice in your life? Hörst du seine Stimme in deinem Leben? You know, we need to slow down to hear him. Wir müssen etwas runterkommen von allem, um ihn zu hören. Why do you think they call quiet time, quiet time? Warum glaubst du, wird stille Zeit genannt? We have to take quiet time. He speaks in a still small voice. Wir müssen uns eine stille Zeit nehmen, weil er spricht mit einer ganz kleinen, ruhigen, leisen Stimme. He leads me beside the still waters. He restoreth my soul. Er führt mich zu stillen Wassern und er erquickt meine Seele. Think about nature. It's very quiet but powerful. Denkt an die Natur. Es ist sehr ruhig, aber auch sehr kraftvoll. The city, the urban environment is very busy and noisy. Die Stadt, die städtische Umgebung, die ist sehr geschäftig und laut. We need to step out of our daily routine and have some quiet time with the Lord. Aber wir müssen aus unserer täglichen Routine raussteigen und ruhige, stille Zeit haben. We need to have a Jesus encounter. Und eine Begegnung mit Jesus. And that will be our greatest motivation. Das wird unsere größte Motivation sein. We need to begin to practice that call in our life. Wir müssen beginnen, diese Berufung in unserem Leben zu praktizieren. So my problem is that I know all these things. Mein Problem ist, ich weiß das alles. But my heart doesn't always align with my mind. Aber mein Herz ist nicht immer in Übereinstimmung mit meinen Gedanken. Proverbs 16:3 says, "Commit your activities to the Lord. Sprüche 16:3 sagt: Befiehl deine Wege dem Herrn. And your plans will be achieved. Und er wird es wohl machen. Deine Pläne werden gelingen. I believe if we commit our activities to the Lord. Ich denke, wenn wir unsere Aktivitäten dem Herrn übergeben. If we initiate what we know is right. Wenn wir mit dem beginnen, wo wir wissen, dass es richtig ist, that God will begin to change our heart and our heart will follow our action. Dann wird Gott unser Herz verändern und unser Herz wird unsere Aktionen leiten. And like Pastor Rob always says, little victories build momentum. Und wie Pastor Rob immer sagt, kleine Siege, die erzeugen Schwung. You know, when you have a whole house to clean, wenn du ein ganzes Haus aufräumen musst, you have to start somewhere, so you clean up the kitchen. Du musst da irgendwo beginnen, zum Beispiel beginnst die Küche aufzuräumen. And then you look at the kitchen and you say, oh, it's clean, I can do that in the living room. Dann schaust du die Küche an und sagst, super, sie ist jetzt ganz sauber, na, jetzt kann ich das mit dem Wohnzimmer auch machen. And you begin to build momentum. Und du beginnst Schwung aufzubauen. And before you know it, you're in the flow. Und bevor du es weißt, bist du so in diesem Fluss drinnen. You're living the call of Christ. Du lebst die Berufung Christi. So Paul was made motivated by the fear of the Lord. Also Paulus war von der Furcht des Herrn oder von der Ehrfurcht vor Gott motiviert. He was motivated by the love of Christ. Durch die Liebe Christi. By his new life. Durch sein neues Leben. By his God-given responsibility. Und bei der Verantwortung, die Gott ihm übertragen hat. And finally by the call of Christ. Und schließlich durch die Berufung durch Christus. What are you motivated by today? Wodurch bist du heute motiviert? Is it the same things like Paul? Ist es das gleiche wie bei Paulus? If not, why not? Wenn nicht, warum nicht? I challenge you to search your motives. Ich fordere euch heraus, untersucht einmal eure Motive. Find out why you're doing what you're doing. Findet heraus, warum ihr das, was ihr tut, tut. I'd like to close with a text from my brother. Ich möchte mit einem Text, den mein Bruder verfasst hat, enden. We'll just do it in English. Es ist nur auf Englisch. It goes like this. When I think about the life I've lived and the things that I have done, I think about all the victories I could have won. I cry out at night, dear Jesus, forgive me for my sins and hear me out, because I've got a lot and they're buried deep within. Because only you can take away my pain and only you can make me whole again. And only you can bring me to a place where my sin is forgiven by your grace. Let's pray. Lasst uns beten. Dear Father, lieber Vater, I pray that you'd give us ears to hear. I pray that you'd give us ears to hear. Ich bete, dass du uns Ohren zu hören gibst. I pray that we would be able to listen to the Spirit and what the Spirit is trying to say to us. Ich bete darum, dass wir fähig werden, darauf zu hören, was der Geist uns sagen möchte. Father, help us to align our motives, with your will. Vater, hilf uns, unsere Motive mit deinem Willen in Einklang zu bringen. Father, help us to seek eternal things. Vater, hilf uns, dass wir uns nach ewigen Dingen ausstrecken. Help us to have your motives, Father. Hilf uns, deine Motive zu haben. If you don't know Jesus tonight, I'd like to invite you. Wenn ihr Jesus noch nicht kennt, möchte ich euch einladen. He's waiting for you. Er wartet auf euch. All you have to do is ask him. Alles, was du zu tun hast, ist, ihn einfach zu bitten. Just say quietly with me, dear Jesus. Sag ganz ruhig mit mir, lieber Jesus. I know that you died for me. Ich weiß, dass du für mich gestorben bist. I know that I now have a heavenly home, Father. Ich weiß, dass ich ein himmlisches Zuhause haben werde. I want to ask you for your mercy. Ich möchte dich um deine Barmherzigkeit bitten. Please come into my life. Bitte komm in mein Leben. Change me, change my motives. Verändere mich, verändere meine Motive. And walk with me the rest of my life. Und geh den Rest meines Lebens mit mir. In Jesus' name we pray. In Jesu Namen beten wir. Amen. Amen.